Letztendlich alles wert. Ach, verdammt. Wie unwiderruflich ich mein Leben vertan habe. Es ist immer der letzte Tag des Sommers und ich stehe draußen in der Kälte und keiner öffnet mir die Tür. Zugegeben, es gab in meinem Leben mehr als genug bewegende Momente. Denn den meisten Menschen zieht das Leben vorüber, während sie damit beschäftigt sind, grandiose Pläne zu schmieden. Überall, all die Jahre habe ich hier und dort Stücke meines Herzens genossen. Und jetzt ist kaum noch genug davon übrig, um weiterzuleben. Doch ich zwinge mich zu lächeln, denn ich weiß, dass mein Ehrgeiz, mein Talent weiter übertragen. Es stehen keine fachvollen Schilder oder schönen Damen vor meiner Tür. Verkauft. Ha ha ha ha ha!